Potsdam, in deinem Schoß war das Reich geboren. Du erlebtest den gewaltigen Tag, dein herrliches Lied war auserkoren zu erklingen dem jungen Staat. Deutscher Heimat, wir haben dich wieder, wir singen beglückt unsere deutschen Lieder. Die mögen uns führen und geben Geleit, die alten Lieder in die neue Zeit. Die Direktion der Kinzler Uhrenfabriken hat den Wunsch, Folgendes zum Ausdruck zu bringen. Unsere alten, schönen Volkslieder sind nach den gewaltigen Ereignissen, die den neuen Staat zum Siege führten, wieder in unseren Herzen erwacht und fest in unserer Heimat verwurzelt. Diese Lieder, die alles überbrücken und aus der vergangenen Zeit in die neue Zeit hinüberfolgt sind, sind ewige Zeugen größten deutschen Geschehens. Wir haben deshalb nationale Volkslieder als neue Gongschläge für unsere Uhren gewählt. Der dem deutschen Wesen fremde Bimbamschlag, mit dem wir uns bisher begnügen mussten, gehört nicht mehr in unser Heim. Mehrere hundert Arbeiter sind mit der Herstellung der neuen Gongs beschäftigt, sodass wir gerüstet sind, noch vor Weihnachten alle deutschen Fachgeschäfte zu beliefern. Diese beiden neuen Kinzle-Gongs werden auf dem Gebiete der Uhrenproduktion revolutionierend wirken. Wir haben diese Gongschläge als Halbstundenschläge verwendet und führen sie denn jetzt von der Uhr auf die Schallplatte übertragen vor. Deutscher Gong, Halbstundenschlag. Potsdamer Gong, Halbstundenschlag. Der neue Stundenschlag ist ein musikalisch vollendeter Akkord. Stundenschlag.